Dort ist die Kasse. Jetzt ist mir was gerissen. Was? Ich weiß noch nicht was. Drehen Sie noch um, bitte. Ja. Er folgt uns noch immer, Ihr Herr Bräutigam. Jetzt spricht er sogar mit einem Herrn und einer Dame. Sie lassen uns nicht aus den Augen. Wo? Da. Das ist doch jetzt der Merkel-Franz und seine Erna. Ja, den kenne ich. Nämlich, das ist ein ehemaliger Kollege von meinem Kasimir. Aber der ist auf die schiefe Ebene geraten. Wie oft, dass der schon gesessen ist. Ja, ja. Die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen. Das schon. Aber der Merkel-Franz prügelt seine Erna, obwohl sie ihn pariert. Und ein schwaches Weibschlang, das ist doch wohl schon das Allerletzte. Bestimmt. Und der Kasimir ist ja auch sehr jähzornig von Natur aus. Aber angerührt hat er mich noch nie. Hoffentlich macht er uns hier keinen Skandal. Nein, das macht er nie in der Öffentlichkeit. Dazu ist er viel zu beherrscht. Schon von seinem Beruf her. Was ist er denn? Kraftwagenführer, Chauffeur. Jähzornige Leute sind aber meistens gutmütig. Haben Sie Angst? Wie kommen Sie jetzt darauf? Ich möchte jetzt mit der Achterbahn fahren. Parlez-vous français? Nein. Schade. Wieso? Weil sich das Deutsch nicht so sagen lässt. Ein Zitat in puncto Achterbahn und Caroline. Wenn du mir sowas antun würdest, ich täte dir das Kreuz abschlagen, Erna. Franz, so sei doch nicht so ungerecht. Fahre wohl, Fräulein Caroline. Dass dir nur nichts passiert. Dass du nur ja nicht das Genick verrenkst. Was wünscht dir jetzt dein Kasimir? Hab nur keine Angst, Franz. Wir sind zu zweit. Bin ich zu zweit? Ich mag nicht zu zweit sein, ich bin allein. Ich hätte ja einen plausibleren Vorschlag. Lass doch diesen Kavalier überhaupt laufen. Er kann doch nichts dafür, dass jetzt die Deine mit ihm da droben durch die Weltgeschichte rodelt. Du hast dich doch nur mit ihr auseinanderzusetzen. Wie sie auf der Bildfläche erscheint, zerreiß ihr das Maul. Das ist eine Ansichtssache. Natürlich. Ich bin aber nicht der Ansicht. Du bist halt ein naiver Mensch. Na, wahrscheinlich. Was ist das Weib? Kennst du den Witz, wo die Tochter mit dem leiblichen Vater und dem Bruder... Du sollst nicht immer so wegwerfend über uns Frauen reden. Ja, wie hätten wir es denn? Ich bin doch zu guter Letzt auch eine Frau. Also werd mir nur nicht nervös. Da halt mal meine Handschuhe. Ein paar Würstel möchte ich mir holen da drüben. Herr Kasimir, da schauen Sie mal hinauf. Das ist der große Bär. Wo? Dort. Und das dort, das ist der Orion mit dem Schwert. Woher wissen Sie denn all das? Das hat mir mal mein Herr erzählt, wie ich noch gedient habe. Das ist ein Professor gewesen. Wissen Sie, wenn es mir schlecht geht, dann denke ich mir immer, was ist ein Mensch neben einem Stern? Und das gibt mir dann immer wieder einen Halt. Mein Herr, Ihr Fräulein Braut fahren noch. Das freut mich. Gut sind die Würstchen, gut. Hm? Ich bin nur einmal mitgefahren. Ihr Fräulein Braut wollte aber noch einmal. Noch einmal? Ja, bestimmt. Bestimmt? Bestimmt. Na, was denn? Der Herr sieht doch ein alter Bekannter von meiner Fräulein Braut. Wieso? Was? Wieso? Nein, nein, das muss ein Irrtum sein. Ich kenne Ihr Fräulein Braut erst seit zuvor, dort bei dem Eismann. Da sind wir so unwillkürlich ins Gespräch gekommen. Unwillkürlich? Ja, absolut. Das auch noch? Warum? Warum? Weil das ja eigenartig ist. Nämlich, mein Fräulein Braut sagte mir zuvor, dass sie ihn schon seit langem kennt. Schon seit langem, sagte sie. Beinsam, beinsam. Das tut mir aber leid. Also stimmt das jetzt oder stimmt das jetzt nicht? Ich möchte nämlich da klar sehen, von Mann zu Mann. Nein, es stimmt nicht. Ehrenwort? Ehrenwort. Ich danke. In diesem Sinne kommst du auf keinen grünen Zweig nicht. Lieber guter alter Freund, hau ihm doch eine aufs Maul. Misch dich da bitte nicht hinein. Huste mich nicht so schwach an, du Nasenbohrer. Ich bin kein Nasenbohrer. Ja, du wirst es ja schon noch erleben, wo du landen wirst, mit derart nachsichtigen Methoden. Ich sehe dich ja schon einen Kniefall machen vor dem offiziellen Hausfreund deiner eigenen Braut, du Masochist. Ich bin kein Masochist, ich bin ein anständiger Mensch. Das ist der Dank. Man will dir helfen und du wirst anzüglich. Stehen lassen sollte ich dich da, wo du stehst. Komm, Franz. Putz dich! Au! Au, du grober Kerl! Und wenn du dich noch so sehr windest, ich bleibe, solange ich Lust dazu habe. In einer solchen Situation darf man seinen Freund nicht allein lassen. Na ja, servus Erna, servus Franz. Ich hab dich zuvor gefragt, wie du das verstanden haben willst. Dass wir zwei eventuell nicht mehr zueinander passen. Und du hast gesagt, eventuell, hast du gesagt. Und du hast gesagt, dass ich dich verlasse, weil du abgebaut worden bist. Das ist eine ganz tiefe Beleidigung. Eine wertvolle Frau hängt höchstens noch mehr an dem Mann, zu dem sie gehört, wenn es diesem Mann nicht schlecht geht. Bist du eine wertvolle Frau? Das musst du selber wissen. Und du hängst jetzt noch mehr an mir? Also du sollst mir jetzt eine Antwort geben. Ich kann dir darauf keine Antwort geben, das musst du fühlen. Warum lügst du? Ich lüge nicht. Doch, und zwar ganz ohne Schamgefühl. Wann soll denn das gewesen sein? Zuvor. Da hast du gesagt, dass du diesen Herrn dort schon lange kennst. Seit schon lange, hast du gesagt. Und dabei ist das doch nur so eine Oktoberfestbekanntschaft. Warum hast du mich angelogen? Ich war halt sehr verärgert. Das ist kein Grund. Bei einer Frau vielleicht schon. Nein. Eigentlich wollte ich ja nur ein Eis essen. Aber dann haben wir über den Zeppelin gesprochen. Du bist doch sonst nicht so kleinlich. Also, das kann ich jetzt nicht so schnell überwinden. Ich hab doch nur mit der Achterbahn fahren wollen. Wenn du gesagt hättest, lieber Kasimir, ich möchte gerne mit der Achterbahn fahren, weil ich das so gerne möchte, dann hätte der Kasimir gesagt, fahr doch zu mit deiner Achterbahn. So stell dich doch nicht so edel hin. Wer ist denn das eigentlich? Das ist ein sehr gebildeter Mensch, ein Zuschneider. Du meinst also, dass ein Zuschneider etwas Gebildeteres ist, wie ein ehrlicher Chauffeur? Verdreh doch nicht immer die Tatsachen. Das überlasse ich dir. Ich konstatiere, dass du mich angelogen hast. Und zwar ganz ohne Grund. So schwing dich doch mit einem gebildeten Herrn Zuschneider. Was ihm freilich die feineren Kavaliere als wie so ein armer Hund, der wo gestern abgebaut worden ist. Und nur weil du abgebaut worden bist, soll ich jetzt vielleicht weinen. Ach, du gönnst ihm schon gar kein Vergnügen mehr, du Egoist. Seit wann bin ich denn ein Egoist? Jetzt muss ich aber direkt lachen. Hier dreht es sich doch nicht um deine Achterbahn, sondern um dein unqualifizierbares Benehmen, in dem dass du mich angelogen hast. Pardon, mein Herr. Jetzt halt aber endlich dein Maul und schau, dass du dich verrollst. Fahr ab, sag ich. Zuschneider. Also lass ihn laufen, Mirke. Die zwei passen prima zusammen. Zuschneider, Mensch. Was hast du da jetzt gesagt? Er hat jetzt da gesagt, Zuschneider, Mensch. Oder Nutte, wie der Berliner sagt. Kommen Sie, Fräulein. Ja, jetzt komm ich. Glückliche Reise. Zu zweit. Weiber gibt's wie Mist. Sei doch nicht so ordinär, Frank. Wie Mist. Was hab denn ich dir getan? Du bist eben auch nur ein Weib. So, und jetzt kauft sich der Merkel-Franz eine Tasse Bier. Und wegen der lieblicheren Gedanken. Kasimir, geh mit. Nein. Geh's nach Hause und leg mich ins Bett. Gute Nacht.